Rachegelüste, Rache, Rachegelüste, Rachegelüste, Rachegelüste, diese Schand treibt die Rache, die wird dich ereilen. Wenn ich zerteile die Bindung der beiden, werd ich zerschneiden mit Messerschneide. Die grausame Kreation erschafft einen Engel. Die grausame Kreation aus leblosem Fleisch. Die grausame Kreation, Grenzen des Geschmacks. Die grausame Kreation und Hurenschlacht der Scham. Die grausame Kreation erschafft einen Engel. Die grausame Kreation aus leblosem Fleisch. Die grausame Kreation, Grenzen des Geschmacks. Die grausame Kreation und Hurenschlacht der Scham. Mich treibt der Hunger nach der Seele deiner Hure. Ich kontaktiere sie, damit ich nicht weiter suche. Soziale Medien, ich muss nicht sehr lange schauen, um ihren Namen dort zu sehen. Es ist ganz sicher deine Frau, denn ich sehe euch auf Bildern ziemlich glücklich seht ihr aus. Doch Adresse fand ich raus und dazu noch ihren Namen. Ihre kleine Tochter geht in nahegelegenen Kindergarten. Ich weiß, was sie ihre Runde mit dem Hund dreht und wo der Rest der Verwandtschaft lebt. Es ist unsicher, dass ich mal zuschlage. Du hässlicher Vogel bist nicht in der Lage, mich einfach zu stoppen, die Fresse gestoppt. Mit einem Knebel mein Griff immer fester. Und keine Regelchen für diese Hure. Wenn du es am wenigsten denkst, dann lass ich sie bluten, ausbluten mit Klinge. Da werd ich versuchen, einen Engel aus Eingeweide zu kreieren. Grausame Kreation erschafft einen Engel. Die grausame Kreation aus leblosem Fleisch. Die grausame Kreation, Grenzen des Geschmacks. Die grausame Kreation und Hurenschlacht der Scham. Die grausame Kreation erschafft einen Engel. Die grausame Kreation aus leblosem Fleisch. Die grausame Kreation, Grenzen des Geschmacks. Die grausame Kreation und Hurenschlacht der Scham.